know if you can hear me, or if you're even there. I don't know if you would listen to a gypsy's prayer. Yes, I know I'm just an outcast. I shouldn't speak to you. Still, I see your face and wonder, were you once an outcast too? Woche 3, Podcast 2. Gut schlecht. Schon wieder hinten rein. Und darum schlage ich vor, du machst noch einen Monolog. Ein Monolog? Ein Monolog zum Drachen-Tattoo. Und dann schauen wir News an und was wir sonst geschaut haben. Plus das Review zu neuen Clint Eastwood-Film J. Edgar und Golden Globes Gewinner. Ja, Girl with the Dragon Tattoo. Genau, das ist ja einer von den meisten erwarteten Filmen vom Jahr. Und von gewissen Leuten. Ja, aber du sagst irgendwie, nein, darum mache ich das jetzt einfach schnell allein. Also das ist natürlich das Remake vom ersten Film von dieser Millennium-Trilogie aus Schweden. Bücher von Stieg Larsson, verfilmt worden vor 2-3 Jahren. Kommt jetzt immer davon, wie man es anschaut. Natürlich haben alle wieder gerufen, scheiße, Hollywood macht wieder etwas nach, wieder etwas Eigenes zu finden. Ist aber okay, weil es ist einfach damit viel Talent rum gsi. David Fincher, der mit Seven einer der besten Serienmörder-Filme aller Zeiten gemacht hat. Ich hoffe, du stimmst mir dazu. Doch. Mal, gell? Neben Silence of the Lambs. Genau. Sicher, sicher, ja. Absolut. Und jetzt hat eben auch die Geschichte gemacht um den Michael Blomqvist und die Lisbeth Salander. Jetzt am Remake gespielt von Daniel Craig und der Rooney Mara. Bekannt aus dem Nightmare on Elm Street Remake. Genau, es kennen einfach die wenigsten kennen Rooney Mara bisher. Sie hat einen kurzen Auftritt gehabt im Social Network. Sie hat eine Schwester, Kate Mara. Die sieht auch nicht schlecht aus. Die ist im Shooter zum Beispiel dabei gewesen. Hat sie den Mark Wahlberg pflegen. Auch zwar kein Klassiker für Filmgeschichte, aber trotzdem. Und die 127 Hours, wer ist das denn? Das ist auch Kate Mara gewesen, ja. Ah, genau, also. Das sind halt einfach so Leute, die man einfach mal sieht und sagt, die sehen noch gut aus, aber den Namen habe ich jetzt wieder voll verhängt. Der Rooney Mara wird es jetzt wahrscheinlich nicht so gehen, weil mit dieser Rolle hat sie sich italisch in die A-List katapultiert, ohne Problem. Es war natürlich viel Missgunst gewesen und so, alle gesagt haben, nein, die Nomi Rapace hat das so genial gespielt, die Lisbeth Salander im Original und so. Jetzt aber, Rooney Mara spielt etwas anderes, und zwar spielt Lisbeth Salander als ein Mensch. Und zwar, Nomi Rapace war in ihrem Film draufgegangen, der totale Punk, einfach reinhauen und den Grind durchstieren. Und Rooney Mara ist eher verletzlicher, ein bisschen überleiter und passt irgendwie eher. So Rooney Mara und Nomi Rapace spielen jeweils die Lisbeth Salander anders. Zum Film selber, es ist, man kennt die Story. Es ist nichts, kommt nichts Überraschendes irgendwie. Man weiß, wie es ausgeht, die das Original kennen. Aber das ist nicht schlimm, weil der Fincher weiß einfach, wenn er da die dunklen Ecken von Schweden kann perfekt ins Bild setzen. Und es ist spannend und es ist toll und hat einen legendären Vorspann zum Bieten, den du lieben würdest, wenn du den Film mal würdest sehen. Ja. Aber natürlich hält sich einen dann zurück oder so bezüglich Gewalt. Das wird ja oft den Remakes dann einfach vorgeworfen, dass es einfach dann ein verwässertes amerikanisches Remake ist. Egal ob Vergewaltigung oder brutalste Mordszene, der Fincher hebt wie auch sein schwedische Bando einfach drauf. Das mag für viele abschreckend sein, für die anderen ist es einfach, es ist einfach Fincher. Fincher at his best, wie zur Seite von Seven. Abschließend zu sagen, The Girl with the Dragon Tattoo ist die bessere Verfilmung, weil er einfach auch dank Budget und Versagen und Talent einfach am Original überlegen ist. Toll gefilmt, mit 2,5 Stunden, am Ende ein bisschen zu lang, aber sonst top Unterhaltung. Thank you. News. Das Wichtigste mal zuerst. Die Golden Globes sind verliehen worden. Genau. Der Ricky Gervais hat wieder mal durch den Oben geführt. Weniger lustig als letztes Jahr. Er hat ein bisschen zurückgehalten. Ist ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen arge Kritik gerade. Die Fans haben natürlich geliebt für seinen herrlichen Auftritt. Jetzt hat er sich halt ein bisschen zurücknehmen. Aber es ist immer noch... Ja, ist easy gewesen. Jetzt, von den grossen Gewinner. Fazit. So überraschend ist es nicht. The Artist. The Artist sieht ganz, warum der Preisen ab, wie weiss nicht was. Und es wird wahrscheinlich auch bei den Oscars dann so rauskommen, dass die Liebeserklärung als Kino die Academy-Mitglieder einfach das Herz wieder wärmen und darum da den Preis mit heine. Bester Hauptdarsteller war es und bester Film, Musical, Komödie. Jetzt lustig, bei den Golden Globes ist ja immer die Aufteilung mit Musical, Komödie und Drama, weil Descendants hat das beste Drama geholt. Wenn aber der Alexander Payne seine Filme kennt, dann würde es vielleicht auch eher als bissige, böse, zynische Komödie vielleicht anschauen, aber so hat man halt die Möglichkeit gehabt, dem auch noch einen Preis zu geben. Genau. Es wird wahrscheinlich dann auch der Zweikampf sein bei den Oscars, weil andere Konkurrenten wie der Hugo von Martin Scorsese, War Horse von Steven Spielberg, die haben keine Chance mehr. Das ist eigentlich für die es gelaufen. Und die früheren Sachen, die sind vergessen. Also Tree of Life. Tree of Life, Tinker, Tailor Soldier Spy, Drive, wo ich immer noch festhebe. Das wird wirklich ein paar Preise verdient und so. Aber nein, für die ist es noch nicht gelaufen. Es wird ein Zweikampf und ja, wir werden es nächste Woche beide Filme besprechen. Ja. Ja. Und sehen wir dann? Apropos Hugo, Martin Scorsese, beste Regie, hat man dann doch noch wollen. Das ist überraschend gewesen, ja. Das ist wirklich überraschend, weil das ist ja auch eine Kategorie, dann, wo nicht aufgeteilt wird in Drama oder Komödie, sondern einfach alles zusammengefasst wird und dass er dann ein Payne wie auch einen unaussprechlichen französischen Regisseurennamen Typ hat können schlagen. Das ist vielleicht auch überraschend gewesen, ja. Bester Animationsfilm. Du hast auf Kung Fu Panda 2 gehofft. Ja, du auf Rango. Ja. Wer ist es geworden? Der Tintin. Man hätte es ein bisschen denken, weil die Golden Globes ist natürlich eine Versammlung von der europäischen Filmkritiker in Amerika. Deshalb ist eher ein Bezug ein bisschen zu Belgien vorhanden gewesen, als zu einem Western-Genre. Bei den Oscars wird es definitiv anders aussehen. Ja, es war kein perfekter Animationsfilm gewesen. Wir haben immer noch die toten Augen, die man irgendwie nicht schafft auszumerzen. Ja, aber du, es war ein lässiges Adventure-Movie gewesen. Wir haben es letztes Mal schon ein bisschen besprochen. Aber du, für den besten Animationsfilm haben wir andere Favoriten gehabt. Die Welt geht nicht unter. Ja, no. Die Welt geht nicht unter, solange nicht, was auch nicht. Der Rio, der Oscar holt, ist mir das gleich. Dann geht meine Welt um. Dann geht deine Welt. Bei dir Cars 2, gell? Ja. Aber Cars 2 wird es sein. Ja, nein. Happy Feet 2. Das wär nicht mehr so überraschend, weil vor 6 Jahren... Happy Feet gegen Cars, genau. Das war ja das. Gewesen. Ich würde sagen, Happy Feet wird nicht mehr nominiert. Ich sage, Cars 2 wird nominiert. Rango, Tintin, Kung Fu Panda 2. Und vielleicht noch irgendetwas Ausländisches. Jetzt bei den Darstellern. Wie sieht es da aus? Der George Clooney. Hat wieder mal ein Preisli geholt, ja. Der ist halt einfach beliebt, oder? Ja, klar, ja. Er bringt es einfach, wenn er muss. Und ja, ich bin gespannt auf seine Leistung in The Descendants. Das andere ist natürlich, der andere, der ausgezeichnet worden ist natürlich klar. Das ist der Jean Dujardin. Der Jean Dujardin, oui. Wo natürlich Artist. Die Komödie. Aha, also das wird auch wieder auf dem Zweikampf auseinanderlaufen. Jetzt bei den Frauen. Ja. Da haben wir Meryl Streep und Michelle Williams. Genau, ja. Und auch hier, das sind auch die wahrscheinlich, die bei den Oscars wieder die werden. Die werden es untereinander ausmachen, ohne Zweifel, genau. Natürlich sehr beliebt, historische Figuren, beides Biopics. Es ist so Standard, das hast du jetzt einfach gesehen. Und ja, mal schauen, ob Meryl Streep den nächsten Oscar bekommt oder Michelle Williams mal endlich für die vielen Jahre mit tollen Leistungen belohnt wird. Ja, alles in allem, Golden Globes. Es hilft nicht für das Oscar-Totum. Es hilft nicht. Es bleibt eigentlich alles etwa gleich. Aber man sieht einfach wieder, dass... Aber wir hoffen, es gibt noch Überraschungen. Ja, aber es ist irgendwie von dem... Man sieht jetzt einfach von den Filmen her. Wir haben zwar die Sentence und Artists noch nicht gesehen, aber es ist eher ein schwächeres Kinojahr 2011 gewesen. Ja. Das lasse ich jetzt so stehen. Das Jahr wird viel besser, weil da kommt Expendables 2. Ja. Nicht mehr unter der Regie von Sylvester Stallone, das mal Simon West darf es machen. Mr. Conair und Tomb Raider. Jetzt der Chuck Norris. Genau, ja. Haben sich ja viele gefreut, dass der jetzt da auch mitmacht. Genau, ja, der riesen Raun und so. Zwar hat die eine gesagt, ja nein, das ist nicht lustig, die den Chuck Norris zur Seite haben und eh schon gewonnen. Ja. Und er scheint jetzt schon mal eine Entscheidung gefällt zu haben, der Norris. Und zwar ja, ein bisschen, wo bei den Filmfans ein bisschen auf Unmut stößt. Auch mich, ich kenne Filme, die nicht PG-13 sind. Und er hat etwas gegen das Fluchen, das genau, ist das Problem. Und, ja. Ja, und darum wird jetzt so, zumindest so übergebracht, soll jetzt Expendables 2 PG-13 sein. Genau. Man hat bei Sylvester nachgefragt, er hat es bestätigt, PG-13 wird sein. Aber trotzdem, Super Action hat natürlich gesagt. Wird super lässig, der Van Damme. Zeigt eine geniale Leistung. Genau, auf die freuen wir uns schon. Und ein Fight Scene at the End for the Ages, hat er gesagt. Ja, schön, oder? Also, ja. Ja, du, ich bin gespannt, aber irgendwie von dem Schlussmassaker aus Teil 1 am Schluss dort, ich kann mir nicht vorstellen, wie das PG-13 kann sein. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin der Meinung, er müsste R-rated sein, weil es halt 80er ist und weil das sollte der Film für Erwachsene sein, weil die den Film früher noch geschaut haben. Nostalgie. Obwohl, die hat mir auch als Kind geschaut, eben, das hat eh niemand geschert. Und nein, ich finde, es gehört das R-rated hinter den Expendables. Da bleibe ich jetzt hart. Vor allem, weil der erste sehr erfolgreich war, ist die... Aber schau, ich will es dir sagen, auch wenn jetzt ein PG-13 ins Kino kommt, es wird dann Monate später ein Extended oder weißt du gar nicht, was für ein Director's Cut rauskommt, wo dann 13 Minuten länger ist und davor sind dann irgendwie 5 Minuten mehr Gewalt und sonst Handlungserweiterungen, aber einfach... Handlungserweiterungen. Aber dann einfach wirklich blutiger und brutaler und der Kino-Fan wird wieder über den Tisch gezogen. Da habe ich dann einfach wieder Mühe. Wir können nichts machen. Wir können nichts machen, wir sind zwei, die in ein Mikrofon labern. Ja, und wir gehen ja trotzdem. Ja, wir sind. Nein. Ja. Ja, Comic-Verfilmungen. Gibt's schon viel. Ja. Jetzt nächstes Opfer in Anführungszeichen von einem Reboot sind Fantastic Four. Mhm. Als Regisseur hat man den Regisseur von Chronicle, der jetzt erst kommt. Found Footage, Superhelden, Highschool-Film. Mhm. Sieht sehr interessant aus, by the way. Ja, sieht super aus. Hat man den verpflichtet. Jetzt, Man muss natürlich noch ein bisschen mehr ausholen bei dem, weil es ist genauso Geschichte wie bei X-Men. 20th Century Fox hat vor Jahren bei Marvel das Recht für X-Men und Fantastic Four gekauft und Daredevil, glaube ich, auch. Und wenn die nicht alle paar Jahre einen Film rausbringen, gehen die Rechte wieder zurück zu Marvel. Und Marvel ist natürlich froh, wenn sie wieder mehr Recht haben und so, mehr Filme rausbringen. Das sind Goldgruben eh für die. Darum muss jetzt 20th Century Fox im nächsten Jahr einen Film mit der Fantastic Four rausbringen, sonst gehen die Rechte wieder zurück. Tja, und sagen wir es mal so, die beiden Teile, die gemacht worden sind, der Einer und der Rise of the Silver Surfer, ist nicht das Geile von mir. Nicht filmhistorisch bedeutend, das hat zwar niemand erwartet, aber ja, es ist nichts rechts gewesen. Vor allem eben mit diesen Weichspüler-Superhelden, wo wir uns jetzt einfach mal die härteren Gangart langsam gewöhnt sind mit Batman, mit Watchmen, Kick-Ass und so. Und dann kommen da die Elastiman und die Unsichtbar da. Ja, nein. Ja, also an den Figuren selber liegt es ja also nicht unbedingt noch. Also. Ich finde irgendwie, das passt irgendwie in die heutige Comic-Verfilmung-Zeit rein. Also Fantastic Four... Dass du etwas kannst machen, weißt du... Das muss sein wie Green Lantern. Da muss mehr... Da muss mehr Weltall, mehr Trash, mehr so Sachen reinkommen, dass das erfolgreich ist. Nachdem Green Lantern ja mit dem Rezept höllisch erfolgreich ist. Ja. Zumindest bei den paar Zuschauern. Also bei dir. Hat es funktioniert. So etwas muss Fantastic Four auch machen. Wo es klopfen und tätschen und nicht irgendwie anfangen mit Liebeleien und so. Nein, was es dann gegeben hat und so. Aber jetzt mal, wieso das Thema interessant ist, ist The Dark Knight Rises der Abschluss vom Superheldenfilm. Finde ich interessant. Vom Gefühl her. Ich finde das eine interessante Theorie, die du da aufstellst, ja. Es könnte sein, könnte sehr gut sein, dass das Kapitel, das letzte Batman-Kapitel, das ganze Kapitel von der Comic-Verfilmung wird schliessen. Das ist möglich. Oder du kannst ja sagen, der Film wäre weiterhin gemacht, aber es wird wahrscheinlich der Abschluss sein von den guten Comic-Verfilmungen. Ich meine, Trends kommen immer wieder und das ist jetzt einer, der uns jetzt einfach schon seit dem ersten X-Men, seit 15 Jahren eigentlich begleitet, ja. Jeden Sommer. Die grossen Filme sind Comic-Verfilmungen. Ja. Und irgendwann muss das Publikum genug haben, finde ich. Auch mit Avengers, auch nachher dann, wenn das wieder auseinandergeht und dann Iron Man 3 dann auch noch kommt, genau, und Thor 2. Genau, dann Thor 2, dann wird es doch langsam... Ja, man hat es langsam gesehen, oder? Ja. Aber du, mit was hat man eigentlich vorher gelebt, oder? Vorher, vor dieser Ära. Da was? Haben wir den Actionfilm gehabt, die richtigen. Genau, ja. man hat den Actionfilm gehabt, wo Rated R waren, genau, The Rock and Face of a Con Air. Genau. Und das Problem ist eben, du kannst bei der MPAA, bei der Freigabestelle von Amerika, Gegensatz FSK in Deutschland, kannst du natürlich mit der Comic-Verfilmung kommen und sagen, das ist Comic, das ist überzogen. Ja. Also sprich, das kannst du ISIS PG-13 reinholen, wenn du das Ganze in einer, sagen wir mal, realen Welt platzierst, obwohl Batman schon sehr nahe an der Realität ist, dass du dann einfach schnell mal ein R-Rating einfangen willst. Ja, es ist eine Kettenreaktion, die man eigentlich jetzt einfach gesehen hat, oder? Dass es so wirkt. Und ich weiss nicht, was die Zukunft jetzt da wird sein. Vielleicht mit nur noch Motion-Capture-Filmen oder so, das verbessern und so. Das spart man einfach bei den Schauspielern ein Geld, was wieder im Schaden ist. Aber das ist erstaunlich, wie du das sagst. Eben das mit den Actionfilmen, das ist wirklich, als ich Teenager gesehen bin im Sommer, das sind Actionfilme, also Rated-R-Filme. Die härterige Angang an Actionfilme, ja. 4 und all das Zeug. Ja, schauen wir mal weiter. Aha. Ich würde sagen, das läuft noch 2 Jahre so mit den Comic-Filmen und dann wird es... Und auch mit den Sequels, ich meine, Transformers 4 und ich meine, früher ist schon viel... Fast 6. Und früher hat das eigentlich nur den Trash-Filme gegolten, dass man bis über irgendwie der 5. Teil kommt. Genau. Das war für Halloween, Friday the 13th. Oder Freddy. Ja, genau. Das war so ein eheres Zeichen von, ja. Es sind kleine Budgetfilme, die einfach ein kleines Budget gehabt haben, wie man das jetzt bei Paranormal Activity sieht, zum Beispiel, wo das gut haben können rausholen können. Und jetzt sind wirklich auch die grossen, gehen jetzt in weiss nicht wie viele Detail. Ja, und es ist natürlich einfach wieder das Gelddenken, das dann einfach in Amerika das ist. Das lässt halt schon ein Neues vermissen. Das ist mir dann immer wieder das vor. Ist schon, aber man sieht es natürlich auf die bekannten Marken. Man sieht auch Boxoffice-Zahlen von letztem Jahr. 9 von den 10 erfolgreichsten Filmen vom letzten Jahr sind Sequels gewesen. Ja, es ist schade. Aber du, wenn Hollywood es noch ein bisschen... Ja, sicher, wo du spielen ein paar Jahre, sollen die das machen und so. Man muss dann einfach damit rechnen, dass irgendwann das Publikum mit abwandern. Und das wäre dann einfach schade. Gut, genug. Genug Depri, genug Depri-Stimmung gemacht. Ja, jetzt müssen wir doch ein bisschen über das Film schauen, sonst diskutieren. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop, boop, be do. DVDs geschaut in letzter Zeit. Haben wir beide Marilyn Monroe-Film gesehen? Mm-hmm. Nicht der gleiche. Nein. bei mir ist das gesehen Gentlemen Prefer Blondes. Da geht es um Marilyn Monroe als Lorelei, die auf Millionäre steht und die will angeln, nur wegen Geld. Mm-hmm. Und dann auf ein Kreuzfahrtschiff geht. Mit der Kollegin und dort will sie dann an einem alten Glustmolch ein Diamantentiara abknüpfen. Und das war super. Nein, ja. Doch. Kann man verstehen, wie die Energie, die sie da hat, auch komödiantisches Talent und wirklich lustig und grosse Musical-Nummern hat es gehabt, toll choreografiert und einfach zwischen den zwei Frauen das Gezanke. Und spannend da ist natürlich auch, dass eigentlich die romantische Komödie seit dieser Zeit, das ist irgendwie Ende 50er oder so gewesen, eigentlich die gleiche Story erzählen, ja. Habe ich auch lustig gefunden. Aber für uns jetzt damals noch ein bisschen mit mehr Charme und halt auch noch ein bisschen unschuldiger alles und so. Und doch, Gentlemen Prefer Blondes. Highlight die große Musical-Nummer zu Diamonds Are Girls Best Friend, wo sie da im rosa-roten Kleid rumtänzelt. Schön. Ja. Das rosa-rotes Kleid wirst du wahrscheinlich in meinem Film nicht gesehen haben. Das ist schwarz-weiß. Aber in so einer Zeit gereiht wurde, wo Farbfilm schon möglich war. Some Like It Hot von Billy Wilder. Da tun natürlich die beiden Musikanten, Jack Lemmon und Rory Curtis, werden von der Mafia verfolgt und zum Abhauen tun sie sich in Frauenkleider stecken. Und ach, wie lustig. Ja, super, oder? Könnte man denken. Könnte man gerade meinen, Adam Sandler, Jack und Jill, super lässig und so. Das ist jetzt aber komischerweise nicht so peinlich, wie man das denkt. Weil eben, du hast angesprochen, es ist unschuldig, das Ganze und so. Es ist sehr wenig blödelt, viel Situationskomik. Es ist sympathisch, es ist lustig, es gibt einiges zu lachen. Und eben, es wird aber nicht so viel auf das Verkleiden hin mitgeschafft, sondern es ist eher so ein bisschen, oh Scheiße, jetzt muss ich wieder Mann spielen, jetzt muss ich wieder Frau spielen und so, jetzt bin ich mit dir allein im Raum, jetzt bin ich wieder männlich reden und so. Also, sag jetzt, du bist jetzt eine Frau, ich bin eine Frau, ach, ich bin eine Frau. Nein, jetzt bin ich wieder ein Mann, ich bin ein Mann. Das ist dann lustig, wo dann beide anfangen zu daten und so, ist dann einfach der Marilyn-Part. Der eine, der sich mit Marilyn verliebt, dann ein bisschen, okay und so, ein bisschen bremsen, aber dann da der alte Lustmolch, der dann der andere abfährt, ist dann einfach herrlich und hat natürlich einfach einen der besten Schlusssätze der Filmgeschichte zu bieten. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. Some Like It Hot, super, vollständig. Auf 5 Sterne kriegt der Film aus der gruseligeren Ecke. Lake Mungo. Und da geht es nicht eben um Mango die Frucht, sondern das schreibt man mit M-U-N-G-O. Und das ist ein Nationalpark in Australien. Das ist eine australische Produktion. Eine Low-Budget-Produktion, Grusel-Horror-Produktion. Und zwar im Doku-Stil. Und zwar, was tust du jetzt schon wieder so? Ich habe jetzt wieder Paranormal Activity Bilder vom Kopf. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Erstens mal, ich habe nichts gewusst. Ich habe einfach rein da. Aussen drauf schafft irgendeine Geisterfrau. Und ich habe nichts gewusst. Und das ist jetzt nicht in dem Stil, Dokus-Stil wie Paranormal Activity, sondern das ist wirklich wie ein Dokumentationsfilm. Das heisst, der ganze Film ist nur Interviews mit Leuten und so Fotos und halt eben Dokumentationsfilm. Plus gewisse Aufnahmen, die auf dem Handy gefunden worden sind und so Sachen. Und so wird es das ganze der mysteriöse Tod von einem jungen Mädchen dokumentiert, wo als Wasserleiche gefunden wird und wo später dann plötzlich wieder als Geist aufzutauchen scheint. Und das war einfach super. Sensationell hat eins der beängstigendsten Bilder, die ich in letzter Zeit gesehen habe, wo noch immer im Kopf ist. Und zwar ist das wirklich das einzige Bild, eigentlich, wo wirklich etwas mit Horror zu tun hat und es schafft wirklich schön auf das ahne und ist super gemacht und ja, es ist interessant, es ist wie eine Dokumentation über Geister zu schauen und hat ganz viele Twists noch drin, wo sie wieder neue Sachen herausfinden und ich muss dir jetzt einfach empfehlen und würde ich dann gerne auch hören da, ja, wohl. Also ein Tipp, ein Geheimtipp, ja, also ich mag mich als Cover erinnern, es ist irgend so einfach eine weiße. So toll, genau. Genau, es ist eine weiße hinten. Ja. Ja, Mann. Ja, wieso nicht? Wieso nicht, wenn du mir das sagst? Den nächsten Film kann ich leider nicht empfehlen, weil den hast du nämlich schon gesehen. Ah. Das ist das amerikanische Remake von Let the Right One In namens Let Me In. Are you a vampire? I need blood to live. But how old are you? Really? 12. But I've been 12 for a very long time. Der Matt Reeves. Der Matt Reeves und Mr. Cloverfield hat sich da dran gemacht, das Ganze jetzt zu veramerikanisieren. Und so sieht es dann auch aus. So sieht es aus. Auch wie jetzt auch bei diesen Millennium-Filmen und so, ist es audiovisuell cool gemacht und so. Und du kommst wirklich ins Horror-Feeling auf, während das Original mehr in die Independent-Ecke inszenatorisch gehört hat. Und das ist jetzt wirklich Horror pur und so. Hat zwar immer die langsame Erzählweise, hat er natürlich immer noch, aber sonst einfach wirklich von den Bildern her beängstigend und düster und überhaupt. Jetzt aber hat der Film, meiner Meinung nach, furchtbare Visual Effects. Wenn die kleine Abby angreift, dann erinnert einem das an einen schlecht gemachten Exorzist, wo dann einfach so ein bisschen hölzern sich bewegt und so und die Opfer losgeht und so. Und zweitens ist es eine gewisse Szene wirklich ein bisschen zu fest mit dem Holzhammer. Also wenn dann am Schluss ein Kopf fliegt, dann fliegt er nicht wie im Original irgendwie 10 Meter fort, sondern er fliegt dann auch wirklich 5 cm vom Auge vom Zuschauer fliegt dann der Kopf rum. Und dann auch, wenn jemand muss brennen, dann muss noch die Person neben dir auch noch brennen. Und habe ich auch gefunden, wäre nicht nötig gewesen. Aber andererseits, wenn wir schon ein Remake macht, muss man ja irgendetwas anders machen. Ja, natürlich, ja. Trotzdem, wenn man dann beide gesehen hat und so und die miteinander vergleicht und dann muss sagen, welches ist der besser gewesen, da gewinnt jetzt das Original vor dem Amerikaner. Ja. Punkt. Dann habe ich noch gesehen im Kino Le Havre. Oder Le Havre, wie man glaube muss sagen, weil das ist ja eine Ortschaft oder in Frankreich, in der Nähe von Calais. Das ist ein Film vom renommierten finnischen Regisseur, ich kann es nicht aussprechen, Aki Kaurismäki. Für was ist der berühmt, Chris? Ich kenne ihn eben gar nicht richtig, muss ich zugeben. Du hast ein paar Filmnamen gehört. Ja, Leningrad Cowboys. I Hired a Contract Killer, ich glaube auch von ihm. Und so ein paar Sachen. Auf jeden Fall, ich kenne ihn nur von wenn über andere Filme geschrieben wird, dass sie etwas von ihm haben. Und zwar das lakonische, ruhige und ein bisschen die gespässigen Figuren und so. Und das ist jetzt ein Film hier, das wäre etwas für den Chris, weil ich muss wieder sagen, lokal kolorit. Oh nein. Und zwar ist in dem Städtli Le Havre findet ein älterer Herr einen jungen Flüchtling, einen dunkelhäutigen, und will ihn da verstecken und so. Und alle im Dorf, die helfen ein bisschen, vom Gemüsehändler bis zu den Jungs im Sponten. Mhm. Und das sind alles Charaktergesichter und machen dann auch eine Benefits-Gala mit einem Musiker, der sich Little Bob nennt und etwa 1,20 Meter grosser 75-jähriger Mann ist, der dann eine ganze 5-minütige Performance darf zeigen. Wunderbar, sensationell, toll. Carey Mulligan, wenn wir gerade bei dem Thema sind, Carey Mulligan in Shame, wo New York. Das ist singt. Etwas für mich, oder? Das ist etwas für dich. Da freue ich mich doch drauf. Der alte Mann ist auch weniger hübsch als Carey Mulligan, aber trotzdem, dann die ganze Band drum mit diesen Schnauzbären. Nein, ja. Du kannst dir das vorstellen. Ja, oder? Zum Grüßen. Und dann ist sehr, sehr strenge Farbe. Wie sagt man, Farbkomposition der Film. Das heisst, alles ist blau, alle Türen sind blau, alle Häuser sind blau und so weiter. Er schafft da wirklich so mit Farben. Skurril Figur ist auch der Inspektor, wo er, glaube ich, in mehreren Filmen eben die gleiche Figur vorkommt, mit dem schwarzen Trenchcoat, schwarzem Hut, und der könnte irgendwie aus einem Film-Noir-Comic entspringen. Und Geschichte erzählt er eigentlich wirklich keine. Und auch grosse Dialoge hat es nicht, es ist einfach auch ein stimmiges Bild von dem Le Havre, Und darum gibt es nur 4 Sterne. Ja, trotz allem Lokal. Trotz allem Lokalkolorit. Weil es einfach ein bisschen zu wenig erzählt. Und weil, ja, es gibt bessere von dieser Art. Ja. Okay. Auch nicht viel geschwätzt wird in Atmen. Das ist, wird viel geschnauft. Da wird ganz viel geschnauft. Oder manchmal auch nicht geschnauft und so. Sehr interessanter Film von Karl Markowitz, der Realisator in Cannes letztes Jahr einen Preis geholt hat, bloß auch den deutschsprachigen Wettbewerb zu dem Filmfestival gewonnen hat. Das geht um den jugendlichen Roman Kogler, der im Jugendknast sitzt. Man weiß nicht genau, wieso der überhaupt im Knast sitzt. Und einfach für seine Rehabilitation darf er einen Job suchen, damit man sieht, okay, er kann sich wieder in die Gesellschaft integrieren. Und dann kommt bei seinem Bewährungshelfer, trifft er den und leitet ihm ein Stelleninserat von einem Bestattungsinstitut vor. Und der meint natürlich, ist das jetzt ein Scherz oder was soll das für ein Zeichen und so. Er sagt, nein, ich meine es ernst und so, ich kann das jetzt ausprobieren. Und dann geht er halt mit denen auf Streifen. Das heisst, wenn jemand gestorben ist, sind sie die Ersten, die dann dort sind, die dann die Leiche waschen und mal einfach mitnehmen, dann nachher einfach herrichten dann für Beerdigung. Das ist sehr ruhig inszeniert, es wird auch wenig geschwätzt wie bei dem Le Havre, aber mit wunderschöner Symbolik, wunderschönen Szenen, wo er unter Wasser taucht und einfach die Luft anhebt und alles scheint wie still gelegt werden. Ich weiss, das tönt nicht nach mir. Das tönt sehr nach Marco. Aber das ist wirklich wunderbar. Vor allem, wenn man dann am Schluss weiss, wieso überhaupt das Ganze. Und einfach, ja, die Auflösung ist super. Also wirklich ein toller Film, tolles Drama. Man muss sich aber wirklich darauf einlassen. Die Figur ist interessant. Du weißt ja, wieso er im Knast ist oder wieso, wer er ist und woher er kommt und so, wie sein Background und so. Da willst du mehr über die ruhige Person wissen. Plus hast du mit der Welt der Bestattungsunternehmen, siehst du eine Welt, die du eigentlich sonst noch nie gesehen hast in Filmen und so. Plus kannst du die eben auch noch entdecken. Und darum ist es eigentlich die ganze Länge unterhaltsam. Und darum kommt der Film von mir auch 5 Sterne über. Super. Bravo. Dann gebe ich dir doch einmal Departures, weil auch der spielt im Bestattungsinstitut. Da muss ich jetzt sagen, ich habe Departures gesehen und ich finde den furchtbar. Ich auch. Der ist furchtbar. Ja, mit dem Cello. Ja, Oscar, zurückgehen. Nein. Gang atmen schauen, ach, der ist besser. Der ist besser, okay. Gut, kommen wir zum Review von der Woche. Das ist am Clint Eastwood sein neuer Film J. Edgar. When morals decline and good men do nothing, evil flourishes. A society unwilling to learn from the past is doomed. We must never forget our history. We must never lower our guard. Edgar, you will rise to be the most powerful man in the country. My belief that when a man becomes a part of this bureau, he must so conduct himself as to eliminate even the slightest possibility of criticism as to his conduct. Mr. Tolson, I need someone who I can trust. I want you to be my number two man. You understand? I need you. Imagine if every citizen in this country were uniquely identifiable by the pattern on their fingers. Imagine how quickly we could find them if they committed a crime. You remember that file we created on his wife? Mrs. Roosevelt. Will you make a copy for me, please? Is that legal? Sometimes you need to bend the rules a little in order to keep your country safe. J. Edgar erzählt die Geschichte von J. Edgar Hoover, der Pionier, was FBI zum unabhängigen Einheit gemacht hat und angefangen hat mit Fingerabdrücken und Leute überwachen, um die ganz, ganz bösen Jungs alle einsperren, die bösen Kommunisten am Anfang und später all die Gangster, wie wir gesehen haben in Public Enemies, der Dillinger und wie sie alle geheißen haben. Und jetzt ist das Biopic über den Mann. Mhm. Hauptrolle Leonardo DiCaprio. Aus Ursprung bei dem besetzt. Naomi Watts. Armie Hammer. Judi Dench. Und Der George Lucas. Wo nicht der Thomas Jane ist, genau. Ja, genau. Hey, haben Sie es richtig gesehen? Ich habe gedacht, wenn ich falsch sage. Nein, George Lucas stimmt. Gut. Oh, stimmt, ja. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Academy, oder? Ja. Du hast einen Eastwood, einen Regisseur und einen Darsteller, der schon mehrmals ausgezeichnet worden ist. Du hast Leonardo DiCaprio, wo nach seinem Make-up wo nach seinem ersten Darsteller Oscar lächzt wirklich, der wollte sie endlich mal überkommen. Plus aber auch das bereits erwähnte Ensemble. Und dann ist der Film in die Kinos gekommen und dann ist man mal verschrocken, wo man auf Rotten Tomatoes gegangen ist und gesagt hat, was? Das ist ja grün. Genau, was ja heisst, unter 50% von den Kritikern haben den gut gefunden. Ja. Was ist los? Was ist passiert? Ja, wir haben es gesehen heute. Wir haben es gesehen? Ja, wir haben es gesehen. Ich würde mal sagen, wir sind uns in diesem Fall einig. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Gut. Ja, wo wollen wir anfangen? Ja. Mal beim Leonardo. Fangen wir mit Leonardo. Ja. Du hast gesagt, er lächzt noch. Wäre jetzt das die Rolle, die er jetzt am besten gesehen ist seit E&E? Nein. Das war es wirklich nicht gewesen. Er hat mich aber trotzdem überrascht, weil bevor ich ins Kino gegangen bin, habe ich einfach Angst gehabt, dass ich während 2,5 Stunden nur den Leo gesehen und kein J. Edgar Hoover. Das hat er auch dank massivem Make-up dann nicht angebracht, sondern ich habe wirklich den J. Edgar Hoover gesehen während 2,5 Stunden. Also daher, der Leo hat gut gespielt. Gut. Period. Punkt. Aber er ist ja auch einer, wo sein Schauspielstil ist oft ein bisschen übertrieben. Vor allem mit seinen Akzenten, das haben wir schon in Blood Diamond gesehen. Ja. In Departed mit seinem Boston-Ding. Und jetzt hier ist er auch wieder sehr theatralisch, wenn er alles ausspricht. Und vor allem in der Rahmenhandlung, wo er der Erzähler sozusagen spielt, dort ist er dann... Also, nein, er ist gut, aber wir haben ihn schon besser gesehen. Sehr schön gesagt. Dann, nächster Punkt. Wie gesagt, die Story ist so rahmenhandlungsmässig gemacht, wie das bei Biopics leider allzu oft der Fall ist und langweilig ist, wo der Journalist kommt und will über das Leben erfahren und über die Geschichte vom FBI und dann erzählt er in Rückblende die ganze Sache und wir gehen immer wieder zu wichtigen Punkten in der Vergangenheit zurück und dann wieder in die Gegenwart und sagen, am nächsten Tag schreiben wir dann weiter. Und so. Das hat mich schon mal genervt. Das hat mich nicht wirklich genervt, weil du hast zwischen deinen, du hast auch in der Zukunft, in der Gegenwart, hast du auch eine Handlung gehabt, eine Rahmenhandlung mit der ganzen... Vom Büro, ja, mit dem Abhörungsskandal mit John F. Kennedy und dann Robert Kennedy, wo er dann begegnet und so. Das war okay gewesen, weil es hat dann auch... die ganze Sache zeigt mit dem Abhörskandal und so. Das war für mich okay gewesen, weil er hat eine andere Facette vom J. Edgar so können erzählen, während es einfach in der Vergangenheit hauptsächlich darum gegangen ist, das FBI aufzubauen, plus dann auch seine Liebschaft mit dem Herr Colson, mit dem Army Hammer. Genau. Army Hammer? Wenn er nicht geschminkt ist, ist er super. Genau. Ich habe ihn ja noch toll gefunden im Social Network. Aber jetzt hier, neben der Frau Judi Dench, für mich ein unfreiwillig komisches Element von diesem Film. Und zwar, weil sein altes Make-up verhebt nicht. Nein, das und ist... auch wenn er seine Stimme versucht, alt zu machen und umzuzittern, das ist... Furchtbar. Das ist furchtbar. Nein, gar nicht, nein. Hat mich auch aufgeregt. Ich bin in der ersten Halbzeit, muss ich ehrlich sagen, auf 5 Sternen oben gewesen und danach, wo es dann umso älter die Figuren geworden werden, immer mehr Sterne habe ich müssen abziehen und so. Nein, ich habe doch so mögen in der ersten Halbzeit und so. Was ist los? Ist ein bisschen schade. Ja, ich würde sagen, der Armie Hammer hat seine mögliche Oscar-Nomination dort im Make-up-Studio verloren. Ja. Das ist ein bisschen schade. Und allgemein, du sagst, die Beziehung zwischen ihnen, die Liebschaft, sei noch ein Thema gewesen. Hebt sich aber sehr zurück. Dustin Lance, der ja Milk geschrieben hat. Ja. Erstaunlicherweise hebt er sich zurück mit der Sexualität von J. Edgar Hoover. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil der Film hat sonst auch sehr viel zu erzählen. Noch schnell zu der Frau Dench zurückgehen. hätte man sie nicht können sein lassen, ganz doch. Weglassen, weil der Film hat seine starken Momente, wenn der J. Edgar stark ist. Immer wenn er schwach muss sein, schwach muss zeigen, ist der Film schwach. Das ist einfach so, weil er ist so eine starke Persönlichkeit, wenn er auftreten kann, wenn er etwas in der Hand hat. Aber und du so. Musst mir ja Schwäche geben, eigentlich, dass er zugänglicher wird. Also ich habe jetzt eben mit Armie Hammer, dort wo noch im Hotelzimmer zum Beispiel, das habe ich... Das ist okay. Das ist schön gewesen. Das ist okay gewesen, wenn man dann wirklich dann von der Mutter kuscht, das finde ich übertrieben. Eben, alle Szenen mit der Mutter finde ich schwach. Und das bricht dann fast das Knick im Film. Finde ich dann eben schade, weil er wird dann auch immer länger und länger. Und dann das Film ist lang, das kann man jetzt gerade mal so sagen. Das sagen wir jetzt also, mal so, ja. 2,5 Stunden fast, ist jetzt lang gerade. Ja. Und Eastwood weiss nicht, am Schluss, wie er aufhören will. Ich hätte jetzt ein paar Mal können sagen, hey, jetzt kommt der Abspann, jetzt ist gut. Und dann kommt nochmal etwas, und dann kommt nochmal etwas, und dann kommt nochmal etwas, dann kommt nochmal eine Rückblende wieder für sie. Und das wird nicht aufhören. Das ist schade. Weil die erste Hälfte, wie gesagt, die ganze Entstehungsgeschichte oder Lindbergh-Fall, das sind so die Sachen, die ich spannend gefunden habe und interessant gefunden habe. Und alles, was, wie du sagst, bei der Mutter und bei den zwei Alten am Schluss, also der alte Armie Hammer und so, was so ein bisschen mehr haben wollen, noch ins Privatleben gehen, ja. Das ist das schwächere Teil, ganz klar auch gesehen. Was ich jetzt aber noch toll gefunden habe, ist, dass mir die Geschichte von der Entstehung vom FBI und all diesen Sachen aus seiner Sicht eben erzählt bekommen haben mit dem Journalist. Das war zwar nervig gewesen, aber Zweck war, dass die Geschichte so war, wie er es wollte erzählen. Genau, die Figur von J. Edgar. Und das war cool gewesen, wie am Schluss dann gezeigt wird, dass vielleicht nicht alles so war. Genau, das habe ich noch nicht gefunden und so, weil man kann schon fast als Kritikpunkt anführen, dass irgendwie alles zu glatt ist und so, und dann am Schluss hat dann die ganze Biografie dann schon ein paar, sehr negativ erwähnen wollte ich noch die Musik. Clint Eastwood tut seit langem schon selber Musik für seine Filme komponieren und es gibt also in Hollywood talentiertere Musiker als der Clint Eastwood, wo irgendwie 4 Minuten vielleicht Klaviermusik amigs schreibt und die dann einfach wiederholt, bis nicht mehr hören. Der etwas, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist die ganze Bildsprache. Das Bild ist sehr grau gehalten, fast schwarz-weiß. Sehr grusig, stimmt. Aber es passt. Es passt für mich. Weil im Gegensatz zu dem möchtegern Realismus à la Michael Mann in Public Enemies bevorzuge ich dann lieber die klassische Filmvariante fast schwarz-weiß von Eastwood. Wieso denn nicht ganz schwarz-weiß? Wäre für mich okay gefunden. Wäre für mich okay. War doch besser gesehen als das Fahlen. Das ist so nicht schön zum Schauen. Entweder schön farbenprächtig oder dann halt schwarz-weiß. Nein, es passt einfach nicht zu der Ernsthaftigkeit von dem ganzen Biopic. Passt dann das Farbige überhaupt nicht. Und mit schwarz-weiß machst du Leute hässig. Also machst du eine Zwischenlösung. Ich finde es nicht schlecht. Irgendwie so eben 30er Jahre und so. Also mir hat jetzt der Look nicht gefallen. Es hat so ein bisschen, also etwas Weichzeichnerisches irgendwie an sich. Und Changeling hat schon ähnlich ausgesehen, wo ich auch in dieser Zyklus gespielt hat. Und nein, hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich hätte jetzt den lieber normal. Oder was der Ding gemacht hat, hat mich an Aviator erinnert. Ja. Den Film. Ja. Rein, wenn er so eine grosse Zeitspanne abdingt, weil es natürlich der DiCaprio ist, weil es natürlich ein Mann mit grossen Ambitionen und doch seine Ticks zeigt. Und dort hat dieses Scorsese so lustige Technicolor, also wie man früher einen Film eingefärbt hat, hat sie dort so gefilmt. Das habe ich auch noch lustig gefunden. Das war jetzt für da nicht so toll gewesen. Aber eben, auch sonst ist man eben der Aviator Amix in Synchro auch vielleicht das ein bisschen als negativ am DiCaprio, hat dann auch mit dem Stottern und so. Und das. Ja, und ich habe am Anfang noch schnell gedacht, wo er dann immer das Nasentüchli für nimmt und sich die Hand putzt und so. Also, und meistens einmal so eine Howard Hawks-Figur und so, wo dann hasst andere Leute anzulangen und so. Aber du, das war vor kurzem Dauer gewesen, das bemängeln. Also, ich muss sagen, alles in allem 3 Sterne. Da habe ich jetzt mehr erwartet. Also ich habe nicht mehr erwartet, weil eben das Vorfeld ja schon so ein bisschen gemischt war. Aber nach der ersten Hälfte, bei uns machen sie ja noch Pause im Kino, habe ich gedacht, der ist gar nicht so schlecht, der kriegt sicher einen Vierer. Mhm. Und dann ist es länger geworden und sicher und ja. Ja, ich verstehe dich. Ich bin beim Feuerverrober in der Pause und es war lässig und toll und die Farbgebung vom Bild ist super und so. Aber dann eben auch, wo dann der Film ist immer länger geworden und dann das peinliche Make-up und das doofe Getue und Pathos ist auch nicht etwas, was er auslässt. Und so. Ich hebe mich noch bei einem Vierer fest. Aber es ist eher ein 3,5er als ein 4,5er. Das wollte ich dann einfach noch sagen. Aber ich denke, der Film, der wird hier eigentlich sein Publikum finden und der ist eigentlich interessant und man kann es eigentlich schon empfehlen. Ja, ja, wirklich, aber einfach das eben Eastwood, Biopic, DiCaprio, ja, so ein geiles Ding ist und so, es halt ist nicht. Es dann nicht. Es ist einfach okay für mich gewesen. Genau. Aber einfach zu viele Sachen, die ich musste sagen. Unfreiwillig komisch, ja, wo nicht dazu sein. Genau. Gut. So, nächste Woche haben wir schon Oscars. Haben wir ein bisschen volles Programm. Haben wir ein bisschen Oscars, wenn wir nicht. Oder? Ja, die Nominationen bekannt geben werden wir. Genau, ja. Das ist für dich, das mal. Das erstens und zweitens haben wir Reviews zu The Artist und The Descendants. Genau. Und dann etwas, das Guilty Pleasure haben wir dann wahrscheinlich auch nicht für den Oscars genannt wird werden. Man on a Ledge. Nein, mal. Wir schliessen die Hütte. In dem Fall. Ja, es ist auch schon wieder Zeit, gell? Ja, sag nicht du. Wir werden nicht mehr jünger. Nein. Nächstes Mal sind wir älter. Ja. Also dann. Aber ihr auch. Bis später. Bis dann.